Barmanien, Barmanien. Ich bin Barmabilo, ich bring euch die Tore. Ich bin Barmabilo, Barmabilo. Ich bin Barmabilo, ich bring euch die Tore. Barmabilo, Barmabilo. Kann. Und seh ich, was das mir gefällt, fang ich zu bomben an.